Erwin, Klaus, wie ist es? Es geht. Klaus? Ja, es geht, es geht. Ne? Und selbst? Ja, es muss. Es muss ja, ne? Ja. Was darf es denn sein heute? Machst du zwei Pilz mit gut Schaum, ne? Ja. Wie immer. Ja, gerade. Und sonst? Ach, es geht eigentlich. Nur meine Gemahlin macht ab und an mal Theater. Kenn ich. Ja, das kenn ich, ne? Ja, wer kennt es nicht, ne? Hör mal, wer ist er denn? Wen meinst du, Erwin? Ja, ihn hier, am Automaten. Ja, hinten, ihm mit seinen dreckigen Hosen. Jo. Kennt man ihn? Hör mal, Erwin, der sitzt doch bald seit 20 Jahren da. Ja, ne. Was? Das ist Jochen. Der kommt hier immer nach der Arbeit und nimmt alle Spielautomaten durch. Kennt ihr den beide nicht? Spielt sich doch immer die Finger wund. Das gibt's doch nicht. Ja, wieso kennen wir den nicht? Wir sitzen hier noch nach der Schichtbahn auch 30 Jahre. Hier bei der Theke, immer hier in der Spielothek. Ja, lass mal rechnen, Erwin. Wie lange haben wir jetzt schon Schichtbahn, CWH? Du meinst hier bei der Chemie? In Mahl? Ja, sicher. Wo sonst? Boah, lass es 28 Jahre sein. Warte mal. Ich hatte ja gleichzeitig zur Einstellung geheiratet gehabt. Da zählst du natürlich die Jahre. Ja. Nee, 28 Jahre sind das, sag ich ja. Tja, da zählst du die Jahre. Ja. Nee. Aber der Jochen, der ist auch so ein unscheinbarer Typ. Ja? Ist ein unscheinbarer Typ, ne? Ja, stiller Typ, ne? Siehst du schon? Ja. Und wenn er den Mund aufmacht, nee, da willst du nicht hören. Was? Wieso? Kaum Zähne im Mund, ne? Bah. Da kommt dann nicht so ein schönes Tombre bei rum. Wie geht's zum Beispiel bei meiner Wenigkeit? Ja. Kralle, Klaus, ich wünsche euch was. Erwin, was los? Muss nach Hause. Ich trink Bier aus eben, ne? Wenn ich so spät komme wie gestern nach Hause, ne? Ich sag euch, dann wird meine Olle wieder zur Arie. Ja, kenn ich, ne? Ah ja, kenn ich. Wer kennt es nicht? Erwin, mach es gut. Jo, ihr auch, ne? Schreibst du Pilz auf Deckel, ne? Schreib ich auf den Deckel. Mach es gut, Erwin. Ja, Erwin, mach es gut, ne? Jo, ihr auch, ne? Hast du auf Deckel, Kralle, ne? Jo, hab ich auf Deckel. Mach es gut. Tschö, Kralle. Klaus. Pommesbuden-Gerd ist in seinem Element. Wie gekonnt er die Pommes im Fritteusenkorb schüttelt und die Würstchen umdreht. Wie locker aus dem Handgelenk er die Salz- und Currystreuer schwingt und dabei noch mit seinen Gästen plaudert. ein Meister seines Fachs. Seine Gäste sind Fuzzi, Dumbo, Gonzo, Otti und Larry, die Jungs von der Pommessuppe. Schönes Wetter heute, oder? Ich bin gut drauf. Toll, Dumbo. Ganz toll. Sag mal, was ist denn los mit euch? Hä? Leute, ihr habt Ferien, ihr seid frei. Ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Und jetzt steht ihr hier völlig muffelig an meiner Bude. Und der Einzige, der glücklich ist, ist Dumbo. Ich hab ja auch Currywurst. Eben. Als ich in eurem Alter war, da hab ich den ganzen Tag auf dem Fahrrad gesessen in den Ferien. Da sind wir bis nach Holland gefahren oder nach England und haben nachts im Feld gepennt. Du, und das mit Ratten. Und ihr steht hier doof rum und gähnt. Willst du uns loswerden? Nee, aber ich kann das nicht mit ansehen. Schwingt euch aufs Fahrrad und genießt gefälligst euer junges Leben. Mann. Ist ja schon gut. Da gibt's nur ein Problem. Klar, was denn? Dumbo. Immer auf den kleinen Dicken. Mit dem Fahrradfahren hat das nicht so. Der ist so langsam. Vor allem, weil Dumbo wieder zugenommen hat. Das ist Babyspeck. Tja, dann erst recht. Holt jetzt eure Räder. Ich mache in der Zeit schon mal Proviant fertig. Komm. Wo soll es denn hingehen? Ich will auch nach Holland. In Winterswijk gibt's immer so leckere Frikandel. Du schaffst es doch gar nicht bis nach Holland. Wir können froh sein, wenn wir mit dir bis Lemmy kommen. Ja, da ist McDonald's. Was? Erst Frikandel, jetzt McDonald's? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich hab gesagt, ich pack euch Proviant ein und damit basta. Basta? Also, ey. Dann fahren wir eben nach Lembeck. Ohne McDoof. Ja, da soll's irgendwo im Wald einen schönen Teich geben. Da können wir vielleicht sogar noch schwimmen. Ja schön, ladet doch noch die Mädchen ein. Nee, die sind wieder bei Biggies Oma. Machen Mädchenkram, sagt Biggie. So, so. Sagt das die Biggie? Ja. Die Mädchen lassen sich derweil auf dem sonnenbeschienenen Hof von Biggies Oma in Östrich braun brutzeln. Jede von ihnen, ob Betsy, Britney, Beverly, Betty oder Biggie, hat ein Glas Eistee neben sich stehen und lackiert sich die Fußnägel. Boah, deine Oma ist echt die Beste, Biggie. Ich weiß. Ja, finde ich echt super. Lässt sie uns hier erstmal auf ihrem Hof wohnen, während sie auf Kreuzfahrt ist. Und alles für so ein bisschen Blumengießen. Die Bedingung erfülle ich gerne. Und Kuchen hat sie uns eingefroren und Nudeln mit Gulasch. Gulasch? Ich bin vielleicht auf Diät? Dann kann ich ja deinen Eistee haben. Danke sehr. Stell den sofort wieder hin. Eistee ist erlaubt, nur Nudeln und Fleisch halt nicht. Das wird ja immer schlimmer mit dir. Ja, schöner wirst du davon auch nicht. Bitte? Ja, weil du bist doch schon so schön. Schöner geht's gar nicht mehr. Ich hole mir dann halt immer den Fitnessteller von Gerd. Dann mache ich auch noch ein paar Kilometer mit dem Fahrrad. Das klingt ja nach schönen Sommerferien für dich. Ja, in 2 Wochen bin ich sowieso auf Fuerteventura und bis dahin will ich eine gute Strandfigur haben. Tu, was du nicht lassen kannst. Ich finde Gulasch lecker. Auch wenn Oma ihn aus Schweinefleisch macht. Meinst du wegen Bob, unserer kleinen Rüsselnase? Wie es ihm wohl geht ohne Herrn Spießburg. Wieso, was ist denn mit dem? Ja, der hat halt keinen Bock mehr auf Polizeidienst, den ganzen Tag Kaffee zu trinken und im Büro zu sitzen und Schulkinder zu beaufsichtigen. Okay. Und jetzt will er sich seine Fälle selbst suchen und richtige Abenteuer erleben. Nachmacher. Meint ihr, der wird uns jetzt gefährlich? Wie? Ja, Konkurrenz. Glaube ich nicht. Dafür ist er viel zu spießig. Außerdem, was juckt's uns? Wir haben doch Ferien. Da werden die Füße hochgelegt. Wuhu! Stößchen! Die Jungens haben ihren Schnitzelproviant bei Gerd abgeholt. Die erste Verschnaufpause mussten sie bereits am neuen Kreisverkehr in der Wienbecke einlegen. Inzwischen haben sie Wulfen hinter sich gelassen und biegen in die schattige Allee Richtung Lembeck ein. Sind wir weiter? Boah, das fragst du jetzt bestimmt schon zum 1000. Mal. Ich hab Hunger. Ja, und du musst Pipi, das wissen wir mittlerweile. Hört ihr das? Was? Na, diesen Lärm. Da kommt irgendwas von hinten angefahren. Dumbo, fahr mal ganz weit rechts. Da kommt ein Vintage-Car. Hä? Ein Oldtimer. Schick. Leute, der ist viel zu schnell unterwegs. Zur Seite. Der fährt ja wie eine gesenkte Sau. Hey, langsam. Dumbo. Wurde Dumbo angefahren? Mein Hintern. Was ist passiert? Hast du dir einen Wolf gefahren? Nee, Dumbo ist in den Graben geflogen. Der Fahrtwind hat mich weggeweht. Wenigstens bist du gut gepolstert. Da steigt einer aus dem Wagen aus. Ist was passiert? Tut mir leid, ich habe euch Kinder gar nicht gesehen. Ich bin in den Graben geweht worden. Das tut mir leid, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Komm, ich helf dir hoch. Du bist aber schwer. Darf man fragen, warum Sie es so eilig hatten? Ich bin völlig durcheinander. Ich will nach Schermek, sofort. Meine Verlobte, die hatte einen sehr guten Detektiv ausgemacht. Der ist ehemaliger Polizist und... Nun gut, dass Sie uns bald überfahren hätten. Wir sind nämlich auch Privatdetektive. Den Weg können Sie sich sparen. Worum geht es? Ja, ja. Ich habe früher auch immer Detektiv gespielt. Wir sind die Pommes-Soko. Genau. Wartet mal. Ihr seid doch nicht etwa die Knipse, die meinem Freund Fritz Ferraro geholfen haben? Doch. In der letzten Folge. Ja, er hat mir von euch erzählt. Regelrecht vorgeschwärmt. Wir kennen uns über den Oldtimer-Treff Münsterland, wisst ihr? Ändert das jetzt Ihre Pläne? Fahren Sie nach Schermbeck oder nehmen Sie unsere Dienste in Anspruch? Fritz ist ein guter Typ und ihr seid unauffällig, aber ihr wisst doch gar nicht, worum es geht und müssen wir das jetzt hier wirklich auf offener Straße klären? Natürlich nicht. Wo wäre es Ihnen lieber? Dann fahrt mir doch einfach nach, ich wohne hier gleich um die Ecke. Da fällt mir ein, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Stimmt. Mein Name ist Ferdinand, Graf von Lütgenhorst. Alles Weitere dann gleich, dann erzähle ich euch auch mal in Ruhe, was für schreckliche Dinge bei mir zu Hause vorgehen. Das klingt ja verheißungsvoll. Das sieht nach einem neuen Fall aus, Freunde. Hier links abbiegen. Aber hier geht's doch zum Schloss. Richtig, mein Junge. Der wohnt im Schloss. Jetzt weiß ich auch, woher ich seinen Namen kenne. Ferdinand Graf von Lütgenhorst. Das ist der Schlossherr. Echt? Geiler Scheiß. Na, auf jeden Fall bin ich aber mal gespannt. Die Pommes-Soko parkt ihre Fahrräder direkt vor dem Haupteingang, während von Lütgenhorst sein rotes Vintage-Car in die Garage fährt, kommt eine junge Frau zu den Jungens in den Schlossgarten. Hallo Jungs, Graf Ferdinand hat mir gesagt, dass ich euch hier finde. Mein Name ist Fiona, ich bin das Hausmädchen. Hallo Fiona, ich bin Gonzo und wir sind die Pommes-Soko. Ich weiß, Herr von Lütgenhorst bat mich, euch zur Südterrasse zu führen. Dort wird er euch zum Gespräch empfangen. Was darf ich servieren? Tee und Gebäck und Schnittchen, Salami, Kochschinken und ein bisschen Ketchup für meine Schnitzel. Ah. Danke Fiona. Das hübsche Hausmädchen führt die Jungs zur Südterrasse, von der aus man einen wunderschönen Blick über den Schlosspark hat. Ein Gärtner schnibbelt dort gerade an den hohen Buchenhecken herum. Dumbo, benimm dich, von Lütgenhorst kommt. Nun denn. Schön wohnen Sie hier. Und so weitläufig. Die Schnittchen sind vorzüglich. Hätten Sie ja mal erwähnen können. Was? Dass Sie der Besitzer von Schloss Lembeck sind. Ja, aber warum? Ist das was Besonderes? Nee, ich hab auch ein Schloss an meinem Fahrrad. Hier kann man doch auch heiraten, oder? Ganz recht. Womit wir auch gleich beim Thema wären, ihr seid wirklich gut. Ich selbst werde bald in diesem wunderschönen Schloss heiraten. Was heißt bald? Übermorgen. Sie heißt Catherine und entstammt dem Geschlecht der McCrawleys aus den Highlands in Schottland. Und wieso brauchen Sie wegen einer Hochzeit einen Privatdetektiv? Jemand will dieses Fest mit allen Mitteln verhindern. Wenn das an die Öffentlichkeit kommt, dann will hier niemand mehr heiraten. Klingt dramatisch. Meine Braut ist in großer Gefahr. Jemand will sie töten. Und in meinem Schloss, da spukt es. Es spukt? Psst. Ja, es spukt. Nachts da lodert plötzlich das Kaminfeuer im kleinen Salon auf. Und man hört traurigen Frauengesang. Auf den mondbeschienenen Korridoren und manchmal... Ja? Manchmal glaube ich, dass ein paar... echte Augen mich aus einem Gemälde anstarren. Das klingt spannend. Sogar mehr als das. Einmal, da wäre sie fast von einer schweren Ritterrüstung im Westflügel erschlagen worden. Zum Glück ist Catherine in dem Moment in die Küche abgebogen, um nach Fiona, dem Hausmädchen, zu sehen. Gut, aber das mit der Rüstung kann ja Zufall gewesen sein. So ein Ding kann ja mal... Zufall, sagst du, ja? Ein anderes Mal hat sich unter ihr eine Falltür geöffnet, die selbst mir nicht bekannt war. Meine Frau konnte sich zwar im letzten Moment noch festhalten, dabei ist sie so zart und zerbrechlich, wisst ihr? Ich mache mir solche Sorgen. Ja, und weiter? Wieder ein anderes Mal hat sie der Täter von außen in der Sauna eingeschlossen. Ich konnte sie in letzter Minute befreien und du sprichst von Zufall. Wie heißt du überhaupt? Ich bin der Larry. Der Vielfraßer ist Dumbo, Fuzzi ist sowas wie unser Chef. Das ist Gonzo, Fionas neuer Fan und er hier ist Otti. Ausgefallene Namen habt ihr. Ich hatte mal einen Hund namens Gonzo. Das war vielleicht ein pfiffiges Kerlchen. Ja, zurück zum Thema. Dass das kein Zufall gewesen sein kann, ist jetzt wahrscheinlich allen klar. Fakt ist, dass jemand nicht nur ihre Hochzeit verhindern, sondern gezielt ihre Auserwählte töten will. Wo befindet sie sich jetzt? Ich habe Catherine vorsichtshalber im Landhotel Vosshövel einquartiert. Dort kann sie ein paar entspannende Behandlungen in Anspruch nehmen, aber heute Abend kommt sie wieder. Haben Sie Feinde? Ob ich Feinde habe? Nein, so direkt eigentlich nicht, aber wenn man in einem Schloss wohnt und ein schickes Auto fährt und eine hübsche Frau hat, da muss man schon mit vielen Neidern rechnen. Aber Sie haben doch gesagt, Ihre Frau wäre so ein Zahnstocher. Otti! So was sagt man nicht zu Leuten mit Figurproblemen. Wie viele Personen leben hier eigentlich auf dem Schloss? Also, da wären zunächst Catherine und meine Wenigkeit. Außerdem bewohnt meine Mutter den ersten Stock des Ostflügels. Die Bediensteten wohnen im Westflügel über der Küche. Wer sind denn die Bediensteten? Fiona haben wir ja schon kennengelernt. Außer ihr wohnt noch Jochen bei uns. Er ist der Schlossparkgärtner. Aber der ist abends nie da. Ach ja, ich bin eigentlich keine Tratschtante, aber... Was denn? Falls es für eure Ermittlung von Bedeutung sein könnte, wir vermuten, dass Fiona und Jochen ein kleines privates Techtelmechtel haben. Och echt? Ist das etwa der Typ, der da hinten die Buchenecken schneidet? Ganz recht. Wie der schon aussieht, wie der letzte Dorftrottel. Da hast du schon recht, besonders intelligent ist er nicht, auch nicht sehr gesprächig. Sonst noch jemand? Was meinst du? Dummo will wissen, ob sonst noch jemand im Schloss lebt. Ja, beinahe hätte ich's vergessen. Wegen unserer Hochzeit sind schon Catherines Bruder und seine Frau bei uns. Lydia und Charles. McCrawley? Ja. Und übernehmt ihr den Fall? Ihr habt euch dazu noch gar nicht geäußert. Ja, alles selbstverständlich. Wir übernehmen den Fall. Sehr schön. Wollt ihr gleich hierbleiben? Wie? Was, wie? Das hier ist ein Schloss. Natürlich haben wir genug Platz für euch, Jungs. Ich will, dass Catherine am Hochzeitstag sicher und sorgenfrei vor den Altar unserer hauseigenen Kapelle treten kann. Oh, da kommt sie ja schon. Ich möchte euch gern vorstellen. Hallo. Hallo, Catherine. Hallo. Moin. Also, Catherine, das ist die Pommes-Soko. Well, da bin ich aber mal gespannt. Obwohl, doppelt hält besser. Was meinen Sie denn damit? Wir sind doch zu fünft. Well... Sie meint mich. Den Jungen stockt der Atem. In der Tür steht Winfried Spießburg, der ehemalige Schermbecker Polizist und jetzt selbstständige Privatdetektiv. Sie kennen wir doch. Sie hatten letztens mit den Burleys und Bob zu tun. Sie sind Winfried Spießburg von der Schermbecker Polizei. Fast. Wie? Ich bin jetzt Privatdetektiv. Den sicheren Job in Schermbeck habe ich an den Nagel gehängt. So, so. Und wie kommt es, dass Sie hier sind? Ich habe Herrn Spießburg schon angerufen, Ferdinand. Du wusstest nichts davon. Das ist unser Fall und unser Essen. What's the problem? Ich fühle mich gleich viel sicherer, wenn ihr zusammen an diesem Fall arbeitet. Ferdinand hat euch doch schon erzählt, was man mir alles antun wollte, right? Ja, warum glauben Sie, will sie jemand ermorden, seit Ferdinand um ihre Hand angehalten hat? Die Frage ist doch nicht, warum, sondern vielmehr wer, oder? Oh, toll, Herr Spießburg. Wenn ich das wüsste, bräuchte ich keinen von euch. Everybody ist verdächtig. Ganz genau. Kommt mal her. Meine Mutter konnte meine Freundin eigentlich noch nie leiden. Sie war immer sehr eifersüchtig. Außerdem ist sie schon ein bisschen tüdelig im Kopf. Fiona, das Hausmädchen, fand mich schon immer, sagen wir, ein bisschen scharf. Und ich glaube nicht, dass sie Catherine leiden kann. Jochen hat auch was zu verbergen. Stille Wasser sind tief. Außerdem ist der Gärtner doch oft auch der Täter. Also da... Lydia und Charles, meine Schwägerin und mein Schwager, die sind auch verdächtig. Die haben etwas dagegen, dass Catherine in meine Familie einheiratet. Die mögen keinen westfälischen Adel. Aber deswegen bringen sie sie doch nicht gleich um. Ah, da wäre ich mir... Wer sind all diese Personen, Ferdi? Ah, Mutter, wie schön dich zu sehen. Mit dir habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das ist meine Mutter, Cornelia Wilhelmine von Lütkenhorst. Ich habe dir schon tausendmal gesagt, dass du mit deinen Freunden auf dein Zimmer gehen sollst. Die Eingangshalle ist kein Spielplatz. Und wenn das dein Vater sieht... Vater ist seit 20 Jahren tot, Mutter. Und das sind nicht meine Freunde, das sind Privatdetektive. Privatdetektive? Ja, Mutter. Sie ermitteln wegen der Mordanschläge auf Catherine. Welche? Catherine? Eine Liebschaft mit einer bürgerlichen... Mutter! Catherine entstammt dem edlen Geschlecht der McCrawleys aus dem schottischen Hochland. Ich habe um ihre Hand angehalten. Was? Wir heiraten noch übermorgen. Und das sagst du mir erst jetzt? Du hast noch vor 2 Monaten auf eine offizielle schriftliche Einladung bestanden. Sie liegt auf deinem Sekretär. Graf von Lütkenhorst. Ich will Ihren kleinen familiären Konflikt eigentlich nicht stören. Aber wäre es möglich, dass Fräulein Fiona mir jetzt mein Zimmer zeigt? Natürlich. Jungs, geht bitte mit. Fiona? Wir sprechen uns noch, Ferdi. Ich bezweifle, dass sie in 5 Minuten noch dran denkt. Catherine. Es wird Zeit, dass du die Alte in ein Heim steckst. Catherine, das ist meine Mutter. Aber deine Mutter hat sie nicht mehr alle. Wie redest du denn? So kenne ich dich gar nicht. Das wird mir alles too much hier. Die Angst, die Vorbereitungen, deine Mutter und die vielen People. Die Pommes-Soko, Spießburg und das junge Hausmädchen Fiona sind im 2. Stock des Südflügels angekommen. Überall liegen dicke Teppiche. An den Wänden hängen Porträts von hässlichen Leuten und ab und zu begegnet man einer rostigen Ritterrüstung. Herr Spießburg, das ist Ihr Zimmer. Und Jungs, ihr seid direkt rechts daneben. Wir haben leider nur Doppelbetten, aber dafür seid ihr alle zusammen auf einem Zimmer. Ich gehe zu Gonzo ins Bett. Nee, Dumbo, lass mal. Das ist doch kein Dreierbett. Ich ziehe mich dann jetzt zurück. In Ordnung. Um 18.30 Uhr gibt es Abendessen. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns Gesellschaft leisten, Herr Spießburg. Ihr natürlich auch, Pommes Soko. Was gibt's denn? Oh, Dumbo. Lass dich überraschen. Erwin, Klaus, wie ist es? Es geht. Klaus? Ja, es geht. Ne? Und selbst? Ja, es muss. Es muss ja, ne? Ja. Was darf es denn sein heute? Machst du 2 Pilz mit gut Schaum, ne? Ja. Wie immer. Ja, Kralle. Und sonst? Ja, seht ihr ja, ne? Ja, nee. Was denn? Ja, die Tür. Ja, was? Die Tür? Ja, die ist doch total im Arsch. Hier wurde eingebrochen. Nee. Deswegen hat das doch auch so geklirrt gerade, als ihr reingekommen seid. Komplettes Glas kaputt. Ja, und ist was weggekommen? Ja, sicher. Was denn? Ja, die ganzen Spielautomaten haben sie mir geknackt und hat Geld mitgenommen. Oh, nee. Ja, doch. Das ist vielleicht eine Scheiße, kann ich euch sagen. Nee, hast du direkt Polizei gerufen, oder was? Ach, bist verrückt. Ich bin hier heute Morgen reingekommen, hab das gesehen, einen Anfall gekriegt, hab sauber gemacht und neue Automaten bestellt. Wie, im Ernst geht's? Ja, sicher. Die Bullerei kommt mir doch nicht ins Haus. Aber warum denn? Ja, ob die mich vielleicht 78 eingelocht haben, nur weil ich dem Werner von oben ein Stockwerk höher eins aufs Maul gegeben hab, weil der meinte, meine Olle besoffen an der Wäsche gehen zu müssen? Ja, weiß ich das? Also, ich wusste das. Hat Kralle doch damals erzählt, ne? Aber hör mal, Kralle, die hab ich doch damals nicht nur wegen der Maulkloppe eingelocht. Du bist doch dann auch selber besoffen geflüchtet mit dem Auto. Mit 80 durch die Baustelle in die Innenstadt geknallt, bist du? Ja, ich sag ja, die haben sie nicht alle. Mir kommen die nicht in die Bude. Außerdem habe ich die Automaten frisiert. Ja, und was hast du jetzt vor? Hast du Spuren gefunden? Weißt du schon, wer das gewesen sein könnte? Nee, obwohl jetzt, wo du sagst, ja, da lag so ein Blatt auf dem Boden. Ja, Papier oder was? Nee, wie von so einer Hecke. Habe ich aber schon in den Müll geworfen. Ja, hol raus! Geht nicht. Müll ist schon draußen im großen Container. Okay. Von der Form her wie ein Auge. Oder so eine dicke Mandel. So grün halt. Buchenhecke, sagst du, Erwin? Ja. Okay, haben wir das geklärt jetzt. Ja, und was machst du jetzt? Ja, Polizei kommt nicht in die Tüte. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Nee. Ich rufe die Beverly an. Beverly? Ja, das ist meine Nichte. Die Beverly. Die ist mit ihren Freundinnen zusammen so eine Art Privatdetektivin. In Dorsten. Die haben da sogar schon die goldene Ehrennadel. Ja. Die klärt mir den Fall hier schön auf. Ohne, dass die Polizei was mitkriegt. Ich ruf die gleich mal an. Okay. Ah, Namens Jochen. Moin, Jochen. Das ist mal eine Überraschung, dass du nach der Theke kommst. Ich kann heute nicht an die Automaten. Nee, Jochen. Automaten sind im Arsch. Komm erst nächste Woche, neue. Wurde eingebrochen hier, weißt du. Aber bleib doch bei uns an der Theke. Was ist denn Täter? Gibt's Spuren? Nee, ich habe keine Spuren gefunden, Jochen. Aber ich rufe gleich meine Nichte an, die findet den Ganef, der dahinter steckt. Ich muss ja immer an der Theke stehen und zapfen, ich kann mich nicht um alles kümmern, ne? Und, schau, must go on, ne? Kennt ihr den Spruch, ne? Nächste Woche wieder. Neue Automaten da sind. Alles klar, Jochen. Dann kommst du nächste Woche wieder, wenn die neuen Spielautomaten da sind, ne? Alles klar. Tschö, Jochen. Tschüss. Ja, also tschüss, Jochen, ne? Mach gut, Jochen. Auf dem Schloss wird unterdessen ein wahres Festmahl gezaubert. Sogar Charles und Lydia McCrawley sind dazugekommen. Die ganze Zeit werfen sie sich über das Essen hinweg verliebte und selbstverliebte Blicke zu. Catherine, das muss ja wirklich schrecklich für dich sein, ständig in einer solchen Angst zu leben. Oh ja, it's awful. Am liebsten würde ich back ins Hotel. Aber morgen kommt ja schon der Florist und der Free. Also, ich hätte ja längst für absolute Sicherheit gesorgt. Meinem Goldschatz dürfte doch nichts zustoßen. Ich fühle mich so sicher in deinen kräftigen Armen, Charles. Und ich freue mich, mit so einer hübschen und vor allem vollschlanken Frau verheiratet zu sein. Cheers! Chin, chin. Ich habe bereits die besten Privatdetektive aus dem Umkreis angeheuert, um für Sicherheit und Klarheit zu sorgen, lieber Schwager. Du meinst, dieses dicke, schmatzende Kind dort drüben gehört dazu? Ich dachte, das wäre der Stallbursch oder so etwas. Oder das Kind des Hausmädchens. Mit Verlaub, Herr McCrawley, ich habe keine Kinder. Na, aber Entschuldigung, Fräulein Fiona. Es hätte ja sein können. Das Kind hat offensichtlich einen großen Teil seines Lebens in der Küche verbracht. Sehr gut, Charles. Als ich Charles kennenlernte, wusste ich sofort, dass ich ihn auch wegen seines Humors heiraten würde. Ja, und unsere Hochzeit war ein Traum. Weißt du noch, Schatz? Die Traum? Nur wir beide? Die Küste Südenglands? Beachy Head? Der romantische Sonnenuntergang? Na, und der Pfarrer? Ja, es war so schön. Romantik pur. Und ich fühlte mich so sicher. Das muss ich mir nicht mehr länger anhören. Ich will bloß, dass meine Hochzeit schön wird. Ihr seid hier, um bei den Hochzeitsvorbereitungen zu helfen. Und mit euren albernen Rosamunde-Pilke-Imitations tut ihr genau das Gegenteil. Und eins kann ich euch sagen. Ich werde Fanny glücklich machen. Aber sowas von. Ich dich doch auch. Na, was hat sie denn? Ich hätte gar nicht gedacht, dass in dem bisschen Frau so eine Stimme schlummert. Wir wollten ihr doch nur zeigen, wie schön das Eheleben sein kann. Noch jemand Wein? Nach dem Abendessen haben sich die Gemüter wieder beruhigt. Dunkel ist's, der Mond scheint helle. Alle liegen in ihren Betten und schlafen tief und fest. Doch plötzlich schlägt Otti die Augen auf. Er hat etwas gehört. Es kommt vom Flur. Ey, Fuzzi, ey. Was ist denn? Hör doch mal. Da singt einer. Ei, nee, wohl eher. Mann, hör auf zu singen, du Schrulle. Oh, ich bin ja gar nicht zu Hause. Nein, du bist im Schloss Lembeck. Ach ja. Wer ist das? Das müssen wir herausfinden. Los, auf den Flur. Immer dem Gesang nach. Aber leise. Ja, ja. Und was ist mit Dumbo? Den kriegen wir eh nicht wach. Und wenn doch, müssen wir einen Umweg zum Kühlschrank machen. Los jetzt, ich hab die Taschenlampe. Das kommt aus dem Westflügel. Gruselig ist das. Ach was, doch nicht gruselig. Betrachtet das doch mal nüchtern. Es ist zwar mitten in der Nacht, das Mondlicht lässt uns alle wie Untote aussehen. In diesem Schloss werden Mordanschläge verübt, aber letztendlich ist das, was wir da hören, doch nur eine äußerst fragile Frauenstimme, die nur aufgrund ihrer Tonfolge eine so außerweltliche, geisterhafte und unheimliche Wirkung hat. Gabarababa, Fuzzi. In Wirklichkeit hast du doch nur die Hosen voll. Scheint vom Ende des Ganges zu kommen. Das ist das Gemälde da. Die blonde Alte da auf dem Gemälde singt. Ach, Quatsch. Die bewegt ja nicht mal ihren Mund. Luise, Gräfin von Lütgenhorst. Gemahlin von Ferdinand dem I., Graf von Lütgenhorst. Schlossherr von 1721 bis 1736 steht hier auf dem Schildchen. Jetzt hat es aufgehört. Dass diese Luise auf dem Gemälde nicht singen kann, ist klar, Fuzzi. Aber wie soll jemand dahinter stehen und singen? Dahinter ist dickes Mauerwerk. Wir kriegen raus, was dahinter steckt. Also Leute, schnell zurück ins Zimmer. Nichts wie weg von dieser Luise. Ja, und wie aus die überhaupt da? Das kam vom Südflügel. Das war eine Frau. Das muss Catherine gewesen sein. Im Südflügel befindet sich das Schlafzimmer. Die Jungs rennen durch die Flure und springen die Treppen hinunter. Endlich geht das mal ohne Dumbo und kommen atemlos im Südflügel an. Noch einmal hört man Catherines Schrei. Oh mein Gott, das ist ja ein Riesenteil. Catherine, mein Schatz, bleib ganz ruhig, nicht anfassen. Bekommt die da ein Kind? Los, rein da! Hilfe! Jungs, gut, dass ihr kommt. Eine Schlange. Die lag bei Catherine im Bett. Ich bin sofort rausgesprungen, als ich dieses widerwärtige Vieh neben mir entdeckt habe. Tut doch was. Was sollen wir denn tun? Den Kammerjäger rufen oder was? In der Reptilienshow im Zoo hatte ich mal eine Schlange auf dem Arm. Ich weiß, wie das geht. Harry. Nein, Junge, lass die Finger von dem Ungetüm. Man muss sie nur richtig anpacken. Im Nacken. Oh, Larry, er ist umgekehrt. Ich halte das nicht aus. Hilfe! Himmel, Herrgott, Hilfe! Eine Schlange! Dass das eine Schlange ist, haben wir mittlerweile begriffen. Kümmern wir uns lieber um Larry. Hört uns denn keiner? Hilfe! Larry, bleib bei uns. Hörst du? Bleib bei uns. Lasst mich ruhig hier zurück. Rettet euch vor der Schlange. Was ist denn hier los? Larry! Dumbo und Herr Spießburg. Helfen Sie uns! Töten Sie das Mistvieh! Haben Sie keine Dienstwaffe? Bedauere, aber ich kenne mich mit Schlangen aus. Erzählen Sie uns nicht, dass Sie im Zoo mal eine auf dem Arm nehmen durften. Das hat das Kind da auf dem Boden auch schon! Nein, wirklich. Ich habe einige Schlangen bei mir zu Hause im Terrarium. Das hier ist ein besonders hübsches Exemplar der gelb-grünen Zornnatter. Muss ich jetzt sterben? Hat sie dich gebissen? Ja. Dann musst du wohl sterben. Tja. Wie bitte? Dein Freund wird sterben, das steht fest. Allerdings nicht an diesem Schlangenbiss. Die gelbgrüne Zornnatter ist vollkommen harmlos und ungiftig. Sehr witzig, Herr Spießburg. Was ist denn hier passiert? Ich habe Schreie gehört. Kann ich etwas tun? Fiona, holen Sie Jochen. Der soll diese Schlange da auf dem Bett im Wald aussetzen. Igitt, wo kommt die denn her? Ist sie giftig? Wo sie herkommt, wissen wir nicht. Aber sie ist ungiftig. Ist doch klar, dass das wieder ein Mordanschlag war. Meine Liebste. Ich halte das nicht aus, Ferdi. Wirklich nicht. Wenn das so weitergeht, dann bin ich wirklich nicht mehr in der Lage zu heiraten. Hat es wieder einen Anschlag gegeben? Ich finde, alle, die nicht Detektiv oder Schlossherr sind, sollten sich jetzt wieder auf ihre Zimmer begeben. Und dann müssen sie wohl auch gehen, mein Bester. Charles, mein kleines Lydia, raus! Und Charles, du auch! Aber, meine Teuerste, war raus! Eine Viertelstunde später, Charles und Lydia sind beleidigt auf ihr Zimmer gegangen, treffen sich der Schlossherr, Catherine, ein in Morgenrock und Haarnetz gehüllter Winfried Spießburg und die Pommes-Soko im Kaminzimmer. Das Feuer knistert und Fiona hat mit Tee und Keksen für eine behagliche Atmosphäre gesorgt. Die Standuhr zeigt kurz nach 2 morgens. Also erstmal, Herr Spießburg, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal zu Ihnen sage, aber danke. Ohne Ihr Fachwissen wäre ich wahrscheinlich vor Angst gestorben. Nicht dafür, mein Junge. Es war wirklich gut, dass Sie da waren, Herr Spießburg. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir unsere Konkurrenz vergessen und Hand in Hand arbeiten. Ja, das ist wirklich alles ganz formidabel, aber haben Sie schon einen Verdacht, meine Herren? Nun, ich bin mir relativ sicher, dass jemand aus dem Schloss dahinter steckt. Keiner sonst könnte diese Mordversuche mit einer solchen Ortskenntnis ausführen. Hände hoch! Mutter, was machst du denn hier? Sie hat eine Waffe! Was für eine stupide Frage, Ferdi. Ich habe Lärm gehört, aber offensichtlich hast du die Einbrecherbande schon überführt. Welche Einbrecherbande, Mutter? Das sind die Privatdetektive, die ich dir vorgestellt habe. Und jetzt leg dieses Gewehr beiseite. So, Privatdetektive. Und welchen Bären willst du mir als nächstes aufbinden? Etwa, dass du das klapprige Vogelscheuchengestell neben dir zu heiraten beabsichtigst? Mutter! Was hat sie denn? Es ist wohl besser, wenn du dich wieder hinlegst. Ach, ich... Gehen Sie nur, Frau von Lütkenhorst. Sie sind in Sicherheit. Das hört man gern. Allseits angenehme Träume. Ich bezweifle, dass Ihre Mutter, Ferdinand, etwas damit zu tun hat. Um diese Anschlagsserie durchziehen zu können, müsste sie viel klarer im Kopf sein. Das sehen wir genauso. Sympathischer wird die dadurch trotzdem nicht. Du sprichst immer noch von meiner Mutter. Er hat doch recht! Verdächtig sind allerdings auch Lydia und Charles, weil sie offensichtlich etwas dagegen haben, bald nicht mehr die Einzigen zu sein, die glücklich verheiratet sind. Hier hätte ich auch noch etwas beizutragen. Dumbo und ich sind am Zimmer der geschätzten McCrawleys vorbeigekommen und sind unfreiwillig Zeugen einer heftigen Auseinandersetzung geworden. So rosig ist das Verhältnis zwischen den beiden also gar nicht. Ich hab's gewusst! Ich hab's gewusst! Und? Konntet ihr etwas verstehen? Was haben sie gesagt? Diese Lydia hat rumgeschrien. Charles, wenn du noch einmal dieses Hausmädchen anfasst, reiche ich die Scheidung an. Und dann kannst du sehen, wovon du lebst. Vom Geld meiner Familie jedenfalls nicht mehr. Da kannst du wieder als Barkeeper im Ritz hinten arbeiten. Nichtsdestotrotz sind Fiona und Jochen genauso verdächtig. Fiona steht ja angeblich auf sie, Herr von Lütgenhorst. Und Jochen ist der Gärtner. Nochmal zum Thema Schlange. Wie konnte die eigentlich in ihr Bett gelangen, Kesselin? Ich have not the first idea. Die Tür hatte Ferdi zur Sicherheit abgeschlossen. Ach ja, wir haben kurz vor der Schlangenattacke übrigens auch eine unangenehme Begegnung gehabt. Etwa mit meiner Mutter? Nein, nicht mit ihrer Mutter. Wir haben auch Spuk erlebt. War es das lodernde Kaminfeuer? Nein, der traurige Frauengesang. Ja, der ist besonders schlimm. Luise, die Schlossherrin von 1700 schlag mich tot. Von ihrem Gemälde kam der Gesang. Aber wie ist das möglich? Klar ist, dass das Gemälde selbst nicht singen kann. Irgendetwas muss hinter der Leinwand sein. Hoffentlich kommt ihr dem Bösen in diesem Schloss auf die Schliche. Am nächsten Tag stehen die Burleys vor Gerts Bude in der Innenstadt. Sie wollen sich noch schnell für den neuen Auftrag von Beverlys Onkel stärken. Gert macht ein sorgenvolles Gesicht. Mann, du. Ich mach mir solche Vorwürfe. Ich hab die Jungs noch überredet, mit den Fahrrädern zu fahren. Und seitdem sie in Richtung Lemberg aufgebrochen sind, habe ich nichts mehr von ihnen gehört. Nicht, dass dem was passiert ist, Mensch. Ach was, denen wird schon nichts passiert sein. Larry wird gut auf die anderen Jungs aufpassen. So wie auch immer auf mich aufpasst. Bäh, sag mal Gerd, was wollten die Jungs eigentlich in Lemberg? Doch, schwimmen gehen. Schnitzel essen. Klar, das sollen wir dir glauben. Die haben dich bestimmt beauftragt, dass du uns nichts von ihrem neuen Fall erzählst, was? Also, nein. Und weil der Fall so gefährlich ist, machst du dir natürlich solche Sorgen. Nein, hä? Ich weiß wirklich nicht, was die Jungs gerade treiben. Aber hört mal, was habt ihr denn überhaupt vor? Ihr sagtet, ihr wolltet euch noch eben ein bisschen stärken. Naja, also, wir haben auch einen neuen Fall. Mein Onkel Kralle hat eine Spielhölle im Malers Stern. Und bei dem wurde eingebrochen und ganz viel Kohle geklaut. Und wir sollen jetzt rauskriegen, wer das war. Wir müssen dann jetzt auch los. Und warum ruft dein Onkel Kralle nicht die Polizei? Weil er die Automaten frisiert hat. Und weil die den mal verhaftet haben, weil er seinen Nachbarn eins auf die Rübe gegeben hat. Na dann, viel Spaß ihm mal. Macht 13,50. Jo, danke. Danke auch. Hört mal, zum Essen seid ihr mal wieder hier, ne? Ja. Nach dem anstrengenden Tag und der nicht minder anstrengenden Nacht hat die Pommes-Soko ausgeschlafen. Erster Untersuchungsgegenstand ist das Schlafzimmer. Im Rest des Schlosses wird währenddessen die morgige Hochzeit vorbereitet. Also, durch diese schwere Holztür kann unmöglich jemand geräuschlos eingedrungen sein. Ja, und durch Wände gehen kann hier ja wohl auch keiner. Vielleicht der Geist von Luise. Ach Quatsch, das Badezimmer ist übrigens auch eindrucksicher. Hier kommen wir also nicht weiter. Wir sollten uns der nächsten Sache annehmen. Die reizt mich ohnehin viel mehr. Und die wäre? Das Gemälde von dieser Luise. Och nee. Och doch. Am helllichten Tag wird sie uns schon kein Horrorständchen singen. Wir werden versuchen, das Bild abzuhängen. Na, wenn das dein Plan ist, werden wir wohl kaum dagegen ankommen. Eben. Ich bin doch schließlich sowas wie euer Chef. Jetzt auf zu Luise. Die Burleys sind im Malerstern angekommen. Die runtergekommene Spielhallenkneipe von Beverlys Onkel Kralle befindet sich im Erdgeschoss des Einkaufszentrums. An der Theke sitzen Kralles Stammgäste Klaus und Erwin. Sie haben Mittagspause. Und es gibt keine Überwachungskamera? Weißt du, wie teuer so ein Ding ist? Da liegst du bestimmt 500 Mark für am Tisch. Ja, Kralle, dann wären dir jetzt aber auch keine 500 Mark geklaut worden. Ja, sicher wären mir die geklaut worden. Ich könnte mir dann bloß angucken, wer das war. Das wäre aber auch nicht schlecht. Da hat sie recht, Kralle, da muss sie ihr lassen. Gibt's denn sonst noch Spuren? Nee, das waren Profis, ich sag's euch. Nur Scherben, keine Finger- oder Fußabdrücke, nix. Ja doch, Kralle. Du hast doch gesagt, er hat so ein Buchenheckenblatt gelegen. Ach ja, genau. Da hat so ein Buchenheckenblatt gelegen. Wo? Da, in der Ecke, wo die Automaten ausgeräumt wurden. Da in der Ecke, wo die Automaten ausgeräumt wurden. Das Blatt hast du doch bestimmt aufbewahrt, Kralle, ne? Nee, ach was? Ich hab's sauber gemacht. Das Blatt ist in den Müll gewandert. Was bringt uns das denn? Super, das hätte ein Beweismittel sein können. Ja. Ja, was soll ich machen? Der Laden muss ja weiterlaufen. Da muss alles sauber sein. So richtig sauber ist es hier aber trotzdem nicht. Das gehört hier zum Flair dazu. Achso, Erwin und ich, wir finden das Tupfte hier. Ja, besonders die Holzvertäfelung aus den frühen 80er Jahren sagt uns zu. Achso. Und die Lichterketten. Wie konnte der Einbrecher denn eigentlich über Nacht in den Maler Stern gelangen? Ja, Mädel, ganz einfach. Kurz vor Ladenschluss verstecken und abwarten. Zum Beispiel im Fotofixautomaten. Ja toll, Onkel Kralle. Mal ganz ehrlich, was haben wir denn hier für Anhaltspunkte? Da kommen wir doch nie dahinter, wer es gewesen ist. Das könnte ja jetzt jeder gewesen sein. Gibt es denn Verdächtige? Feinde? Ach wat, außer der Bullerei habe ich keine Feinde. Boah. In der Zwischenzeit sind die Jungs im Westflügel angekommen, in dem sie nachts zuvor den mysteriösen Frauengesang gehört haben. Bei Tageslicht betrachtet sieht Ferdinands Ahnin Luise gar nicht mehr so gruselig aus. Da ist sie, die Luise. Und die hat gesungen? Sie auf dem Bild hat ganz sicher nicht gesungen. Und um das zu beweisen, hängen wir das Bild jetzt einfach mit vereinten Kräften ab. Ach, na, dann packt mal mit an. Ganz schön schwerer Rahmen. Ja, oder Luise ist so schwer. Ein Loch im Mauerwerk. Wow. Hab ich's doch gewusst. Das ist ein Geheimgang. Direkt hinter dem Gemälde. Da geht's rein. Es gibt keine Jugendbande, die in einem Schloss ermittelt und keinen Geheimgang findet. Klischee-Alarm. Ja, und der sieht wirklich ein bisschen baufällig aus. Wir wollen doch rausfinden, woher der Gesang kommt. Also rein da. Taschenlampe habe ich. Fuzzi, du gehst vor. Kein Problem. Wartet mal. Was? Auch das Rätsel um die echten Augen hinter den Porträts wäre gelöst. Hier hinter Luises Kopf kann man mit einem Riegel ihre Augen wegschieben und mit seinen eigenen durchgucken. So hat man den gesamten Korridor im Blick. Echt schaurig. Dann hatte Ferdinand recht mit den echten Augen. Hier stinkt's aber ganz schön. Modrig. Egal. Sowas wollte ich schon immer mal mit der Pommes-Soko erleben. Ja, und wenn das ganze Ding mir einstürzt. Aua! Putzi! Was ist passiert? Alles okay? Gar nichts ist okay. Ich hab mich voll auf die... Hey, Moment mal. Was ist? Hier liegt etwas. Haha! Ich habe hier den Ursprung des Gesangs gefunden. Ja, sag schon. Ich will hier raus. Das hier ist ein leistungsstarkes Tonbandgerät. Hört ihr? Oh, das ist wirklich gruselig. Gut, ich pack's mal in meinen Rucksack. Und dann weiter. Ich kann's kaum erwarten zu sehen, wo der Gang endet. Obwohl ich mir die Knie aufgeschlagen habe. Ja, Fuzzi, du hast wirklich ein aufregendes Leben. Da hinten ist Licht. Nur ein Spalt breit offen. Das muss eine Tür oder sowas sein. Geht ganz schön schwer. Und wo sind wir hier? Im Zimmer des Täters? Die Ermittlungen der Burleys sind fürs Erste ein ruhender Posten. Sie haben eine Shoppingpause im Maler Stern eingelegt. Danach stärken sie sich bei McDoof. Zu spät fällt ihnen ihr Versprechen an Gerd ein, zum Essen wieder zurück zu sein. Aber wir hatten doch solchen Hunger. Trotzdem ist es unfair dem Gerd gegenüber. Der steht da jetzt bestimmt einsam in seiner Bude und wartet auf uns. Und wir haben nichts Besseres zu tun, als uns bei McDoof den Bauch vollzuschlagen. Er wird schon drüber hinwegkommen. Wir können ja auch einfach sagen, dass wir auf Mittagessen verzichtet haben und unseren ganzen Hunger für ein leckeres Abendbrot bei ihm gespart haben. Gut, so machen wir es. Von mir aus. Wird gleich schon wieder dunkel. Lass uns noch eben in Kralles Kneipe. Vielleicht hat er wieder erwarten noch ein paar nützliche Spuren aufgetan. Du redest ja schon wie Fuzzi. Wir sind in Kisrins Badezimmer. Jetzt wissen wir nicht nur, woher der unheimliche Gesang kam, sondern auch, wie die Schlange ins Schlafzimmer kam. Wir sind schon echt verdammt gute Detektive, oder? Das kannst du laut sagen. Wo kommt ihr denn her? Herr Spießburg! Haben Sie mich erschreckt. Wo kommen Sie denn her? Ich war auf Spurensuche nebenan im Schlafzimmer. Dann habe ich Geräusche gehört. Ist das da ein Gang hinter dem Spiegel? Mhm. Sie hatten wohl den normalen Weg durch die normale Tür. Raten Sie mal, wo der Gang hinführt. Nein. Erst verraten Sie uns, wo Sie den ganzen Morgen waren. Ich dachte, wir ermitteln gemeinsam. Ich musste unbemerkt bleiben. Ich habe mich in Jochens Gartenhütte umgesehen und in Fionas Küche. Okay, akzeptiert. Ihr glaubt nicht, wie es in der Küche aussah. Wie denn? Wie in Bauer Oswalds Schweinestall. Da stapeln sich die dreckigen und verkrusteten Teller. Von den Mülltüten und dem Geruch will ich erst gar nicht anfangen. Und der Fraß, den wir da in den letzten Tagen vorgesetzt bekommen haben, war aufgewärmte Fertigkost. Boah! Aber egal, wo führt denn jetzt der Geheimweg hin? Der Geheimgang führt zu dem Gemälde von Luise. Dahinter war dieses Tonbandgerät mit dem Gesang. Wir müssen nur rauskriegen, wer dahinter steckt. Im wahrsten Sinne des Wortes ja. Es muss jedenfalls jemand sein, der das Schloss besser kennt als Ferdi. Also doch seine Mutter. Also, mein Plan sieht folgendermaßen aus. Wir ertappen den Täter auf frischer Tat. Coole Sache. Und wie? Der Täter wird auch am morgigen Hochzeitstag alles dafür tun, die Braut zu beseitigen und die Zeremonie zu verhindern. Also werden wir uns morgen aufteilen und die Verdächtigen im Blick behalten. Aber wie können Sie sich sicher sein, dass Kesrin heute nichts mehr passiert? Tja, sie hat sich im Turmzimmer eingeschlossen. Hat die keinen Hunger? Dumbo, ich will zu Gerd. Wer ist denn Gerd? Der Pommes-Gerd aus Dorsten-Altstadt. Die beste Currywurst-Pommes-Mayo der Welt macht er. Wie wäre es, wenn wir dort unseren Plan für morgen austüfteln? Kommen Sie doch mit, Herr Spießburg. Nun, in Anbetracht der Tatsache, dass hier heute nichts mehr passieren wird und ich von diesem Tiefkühlfraß Bauchschmerzen bekomme, sollten wir das wirklich tun. Yeah! Ja Mann, Beverly, ich dachte, ihr seid Detektive. Ihr müsst mir doch sagen können, wer das gewesen ist. Ich habe keinen blassen Dunst. Habe ich doch schon erklärt. Und Sie beide auch nicht? Obwohl... Ja? Ja, Erwin, was ist? Was ist denn mit Jochen? Jochen? Ja, Jochen. Wo ist der eigentlich? Der kommt wahrscheinlich erst wieder nächste Woche, wenn die neuen Automaten am Start sind. Herr Meister, der ist das gewesen, Erwin? Könnte doch sein. Wer ist denn dieser Jochen? Ach. Ja, der saß immer hier erfolglos seit 20 Jahren an Automaten. Und jetzt auf einmal ist er nicht mehr da. Ja, komisch, ne? Ja, ich sag doch, das ist bestimmt, weil keine Automaten mehr da sind. Ja, aber hör mal, Kralle, erinnerst du dich mal bitte? Der hat sich doch noch erkundigt, ob man Spuren gefunden hat. Ja und? Ist doch höflich. Nee, der konnte doch gar nicht wissen, was passiert ist. Der kam ja gerade erst rein. Ja, Erwin, du bist eine richtige Chemie. Hör mal, Erwin, hast recht. Da sagst du was. Ja, Mädels, wer ist jetzt hier gerade der Detektiv, hä? Ja, Beverly, ich würde mal sagen, da hat er euren Verdächtigen. Der muss das gewesen sein. Und wo finden wir den? Ja, man weiß auch sonst kaum was über den. Dann müssen wir halt was über den rausfinden. Aber bitte morgen, wir müssen noch zu Gerd. Okay, Kralle, dann haben wir ja jetzt einen Anhaltspunkt. Morgen versuchen wir etwas über diesen komischen Jochen herauszufinden. Vielleicht kennt ihn jemand hier im Malerstern. Und das mit dem Buchenblatt sollten wir auch auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Das hat sicherlich was mit dem zu tun. Wenn das denn gewesen ist. Jo, wenn das denn gewesen ist. Als die Mädchen bei Gerd eintreffen, hauen die Jungs und Winfried Spießburg gerade voll rein. Gerd guckt ihnen zufrieden zu. Ah, Burleys, spät kommt ihr, aber immerhin, ihr kommt. Herr Spießburg, was machen Sie denn hier? So scheiße ist der gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ihr in der letzten Folge gegen den hattet. Wir ermitteln jetzt zusammen. Herr Spießburg ist ein Pedant und ein schlechter Mensch. Und sein Schnurrbart ist hässlich. Also, Mädels, wählt mal bitte einen anderen Ton hier an meiner Bude. Das alles ist gar nicht von Bedeutung für unseren Fall. Herr Spießburg und wir arbeiten zusammen. Er muss es ja nicht gleich adoptieren. Und euch sowieso nicht. Ist ja auch egal. Ihr habt also doch einen neuen Fall? Ja, hier, komm, bestellt euch erstmal was. Wir haben keinen Hunger, Gerd. Wir haben schon bei McDonald's gegessen. Oh. Biggie, das wollten wir doch eigentlich für uns behalten. Wie bitte? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Noch nie in meinem ganzen Leben. Oh, Frauen, ist klar. Also auf keinen kannst du dich mehr verlassen. Also, das ist doch das Allerletzte doch. Jetzt erzähl doch mal, Larry, was ist das für ein neuer Fall? Während Gerd verärgert vor sich hingrummelt, erzählt Larry den Mädchen von den mysteriösen Vorkommnissen auf Schloss Lembeck. Und dann gibt es noch diesen Gärtner, Jochen heißt der. Der sieht aus Moment wie... Moment mal, du sagst, der heißt Jochen? Ja, Jochen. Und der ist der Gärtner. Hat Larry doch gerade gesagt. Und sowas nennt sich Detektive. Ja, das passt doch wie Arsch auf Eimer. Hä? Was? Wir suchen doch einen Jochen. Ja klar, aber es gibt doch sicherlich tausende Jochens hier. Ah, ich weiß, was Beverly meint. Du hast recht, Brittany. Es gibt zwar tausende Jochens, aber es gibt nicht tausende Jochens hier in der Umgebung, die auch noch Gärtner sind. Hä? Was hat das denn damit zu tun? Brittany, das Buchenblatt? Gärtner? Buchenblatt? Ach so, jetzt kapier ich. Was kapierst du? Und die Burleys erzählen von ihrem Jochen und dem Buchenheckenblatt. Gerd schrubb derweil extra laut seine Arbeitsfläche. Das würde tatsächlich passen. Ja, sag ich doch. Nein, auch weil am Schloss Lembeck hohe Buchenhecken stehen. Fall gelöst. An eurer Stelle wäre ich nicht so voreilig, Mädels. Diesen Jochen müsst ihr erstmal überprüfen, bevor ihr den Fall als gelöst bezeichnen könnt. Außerdem ist Jochen immer noch einer unserer Verdächtigen. Aber wir wissen ja jetzt, wo wir zu suchen haben. Und vielleicht helfen wir euch ja auch damit. Da hat sie recht. Wir können doch mit zur Hochzeit kommen. Ja, ich wollte schon immer mal Blumenmädchen werden. Oder vielleicht den Brautstrauß fangen, hm, Biggie? Oh ja, Larry, das wäre schön. Okay, einverstanden. Wir klären das mit Graf Ferdinand ab. Wir treffen uns morgen früh um 8 am Schloss. Und ich sag noch meinem Onkel Bescheid, dass wir eine heiße Spur haben. Kommt, Mädels, wir gehen. Tschüss, Jungs. Tschüss, Herr Wachtmeister. Pa. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Larry. Tschüss, Gerd. Der Tag der Hochzeit ist gekommen. Die Pommes-Soko wurde bereits in den frühen Morgenstunden von Ferdinand geweckt, um die Verdächtigen im Blick behalten zu können und die Blumen-Burleys am Schlosstor abzuholen. Während die Mädchen Jochen observieren, übernehmen die Jungs und Detektiv Spießburg alle anderen. Fuzzi bewacht zusammen mit Otti die Gemächer der Mutter des Grafen. Heute heirate ich Barnabas. Ja, ist das nicht toll? Sieh nur, das ist ein Besatz aus feinster Seide. Redet die mit sich selbst? Keine Ahnung, wahrscheinlich. Ich kenne jedenfalls keinen Barnabas. Sag schon, bin ich nicht schön? Köstlich, köstlich! Und nicht doch Barnabas. Wusste ich doch, dass die Alte einen Vogel hat. Köstlich, Ferdi! Ferdi? Wer hat dir dieses Wort beigebracht? Schreck, Schraube! Barnabas, du bist doch mein einziger Freund, Barnabas. Vor ein paar Jahren, als ich noch ein junges Mädchen war, da haben sie mich auch immer beleidigt. Ja, als Bohnenstange oder klappriges Vogelscheuchengestell. Auch alles Neider. Nur weil ich einmal Gräfin sein würde. Ich brauche dich noch, Barnabas. Fliege nicht weg. Schreck, Schraube! Die Mädchen beobachten gerade vom Balkon aus Jochen, der auf dem Schlosshof Stehtische mit weißen Hussen aufstellt. Gerade kommt Ferdi und gibt die letzten Anweisungen. Symmetrisch, Jochen, symmetrisch. Die Tische sollen alle in einer Reihe stehen. Um 11 Uhr kommen die ersten Gäste. Haben Sie schon mal Mercedes probiert? Ja, hab ich. Gewachs ist er auch. Ein spezieller Windelwachs. Vortrefflich. Dann stellen Sie ihn noch bitte vor die Eingangstreppe. Und um 13.30 Uhr öffnen Sie bitte das große Portal der Kapelle. Es muss alles perfekt sein. Ich werde heute nämlich heiraten. Ob Jochen da noch Zeit findet, einen Mordanschlag zu verüben oder eine Spielhallenkneipe auszuräumen? Bezweifle ich. Trotzdem bleiben wir an dem Typen dran. Hier meldet sich Vivian Eggemann-Seelbert live vor dem Schloss Lembeck in Westfalen. Hier wird heute ein Gipfeltreffen des Hochadels und der Royalisten erwartet. Und nun fahren auch schon die ersten Limousinen vor. Wir alle sind gespannt, wer aussteigen wird. Und es ist Fürst Leopold mit seiner hochwohlgeborenen Gattin Freifrau Auguste Victoria zu Malsinden. Dicht gefolgt vom Porsche ihres skandalumwitterten Adoptivsohns Baldur. Ja, und dort ist auch schon Graf Prosper von Haniel mit seinem alten Freund General Blumenthal zu sehen, der schon oft auf diesem Schloss zu Gast war, als er noch mit Graf Ferdinands Mutter Cornelia Wilhelmine verlobt war. Hier sehen wir jetzt Baron und Baronin von und zu Rheinelbe sowie Susanne, die Tochter des verstorbenen Graf Moltke, die wegen ihrer strahlenden Schönheit oft auch als Nordstern von Zollern bezeichnet wird. Oh, und was sehen meine entzückten Augen hier, Prinzessin Teutoburgia zu Grimberg, nebst Cousine Concordia mit ihrem Verlobten Erin Freiherr von Schacht. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, weil zwei Liebende den Bund fürs Leben eingehen wollen. Zum einen wäre da Ferdinand Graf von Lütkenhorst, Schlossherr von Lembeck. Zum anderen seine Frau Catherine Macrawley, Lady of Cumberbatch. Nach kurzen einleitenden Worten zur Geschichte des Schlosses und zum Brautpaar stellt die Beamtin die entscheidende Frage. Ferdinand, Graf von Lütkenhorst, Schlossherr von Lembeck, willst du die hier anwesende Catherine Macrawley, Lady of Cumberbatch, zu deiner rechtmäßig angetrauten Ehefrau nehmen? Sie lieben in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheidet? Dann antworte jetzt mit Ja. Ja, ich will. Nun, meine liebe Catherine Macrawley, Lady of Cumberbatch. Gonzo, siehst du das da oben? Was? Fuzzi, die heiraten hier gerade. Große Orgelpfeife, die zittert. Dabei spielt doch gar keine Orgel. Da stimmt was nicht. Die löst sich gleich. Ja, und Catherine steht direkt da drunter. Wenn das Ding fällt, ist sie Matsche. Los, schnell nach oben. Aber unauffällig. Dass der Tod euch scheidet? Dann antworte jetzt mit Ja. Fiona! Ich hab die Pfeife! Verdammt! In letzter Sekunde bekommt Gonzo die riesige Orgelpfeife zu fassen, die auf Catherine zu stürzen droht. Oben auf der Empore, mit einem Schraubendreher in der Hand, steht geduckt Fiona. Den Organisten hat sie gefesselt und geknebelt. Was ist denn dort oben los? Ich muss her! Fiona, war das die ganze Zeit? Ein Anschlag! Das war wieder ein Anschlag! Ihr da oben! Los, Fuzzi, halt Fiona fest! Hab ich nicht. Lass mich los! Lass mich los! Winfried Spießburg, der Rest der Jungs und die Burleys kommen auf die Empore. Spießburg legt Fiona die alten Handschellen aus seiner Dienstzeit an, während sich die Mädels um den Organisten kümmern. Die Zeremonie wird abgebrochen und die Gäste versammeln sich wieder im Schlosspark. Dort wartet bereits Vivien Eggemann-Silbert mit ihrem Kamerateam. Während der privaten Trauung in der Schlosskapelle müssen sich unglaubliche Szenen abgespielt haben. Nach ersten Informationen soll eine Hausangestellte auf der Orgelempore ausgeharrt und den Organisten vergewaltigt haben, um später die Braut mit einer der Orgelpfeifen erschlagen zu können. Der Skandal ist perfekt. Es ist nicht zum Ja-Wort gekommen. Motive für die Tat sind noch nicht bekannt. Hier kommt gerade der Schlossherr aus der Kapelle, Graf von Lütkenhorst. Wie konnte es zu diesem grausigen Zwischenfall kommen? Bitte, lassen Sie mich doch in Frieden. Ich habe selbst noch überhaupt nicht begriffen, was hier passiert ist. Unser Hausmädchen sollte eigentlich in der Küche sein und sich ums Essen kümmern, aber das ist jetzt auch nebensächlich. Jeden Moment wird die Polizei eintreffen. Entschuldigen Sie mich bitte. Danke. Nun, das scheint wirklich eine Tragödie zu sein. Die Gäste haben sich mittlerweile wieder auf dem Schlosshof versammelt. Hier sehe ich auch Schwager und Schwägerin des Grafen, Lydia und Charles Macrawley. Lydia scheint in der Aufregung einen Schwächeanfall erlitten zu haben und ihr Mann redet auf sie ein. Fräulein Fiona, warum haben Sie all das getan? Weil Ferdi mir gehört und nicht diesem Schabrackenluder. Er gehört mir. Deswegen tust du das alles? Wenn du mich wirklich lieben würdest, dann hättest du das niemals getan. Ferdi, ich liebe dich wirklich. Ich arbeite den ganzen Tag nur für dich. Dann sag mir, warum du während der Trauung nicht in der Küche warst, da wo du hingehörst. Ich gehöre neben dich an den Altar. Ich halte das nicht mehr aus. Fiona, Sie haben doch sicherlich noch einen anderen Grund, warum Sie diese Anschläge verübt haben. Du warst mir die ganze Zeit schon gefährlich, Junge. Mein Geheimgang hast du mit deinen Kumpels auch gefunden. Und jetzt verhinderst du auch noch meinen finalen Todesstoß. Tja, Pech gehabt, Fiona. Genau, Pech gehabt. Ich dachte, wir wären Freunde. Freunde, dass ich nicht lache. Meinen ganzen Tiefkühlvorrat hast du mir weggefuttert. Machen Freunde sowas? Ich glaube nicht. Aber warum sagen sie eigentlich mein Geheimgang? Wie können sie das Schloss besser kennen als der Schlosser selbst? Ich bin auserkoren zu rächen. Ich bin die Urahnin derer von Meerfeld. Ah. Was bedeutet das? Die von Meerfels. Das ist die Familie, die... Die Familie, der dieses Schloss heute rechtmäßig gehören sollte. Genau. Wieso? Im Mittelalter wurde dieses Schloss von Parzival von Lütgenhorst, einem Urahnen Ferdinands, eingenommen. Die Familien Meerfeld und von Lütgenhorst lebten schon lange im Streit. Und irgendwann kam es zur Schlacht um das Schloss. Die Lütgenhorst gewann. Rechtmäßig gehört das Schloss aber immer noch den von Meerfeld. Das ist doch völliger Irrsinn. Niemand hat dafür jemals Beweise gehabt. Doch, ich. Wie glaubst du, konnte ich von den Geheimgängen im Schloss wissen oder von den Gucklöchern in den Gemälden? Erzählen Sie es uns. Ich habe das Wissen über dieses Schloss mit der Muttermilch eingesogen. Statt Bilderbüchern habe ich Schlosspläne bekommen. Und obgleich ich nicht mehr im Besitz des Nachnamens von Meerfeld bin, bin ich doch im Besitz dieser alten Schriftstücke. Schließlich bin ich von meinen Urahnen als Rächerin auserkoren worden. Aus Ihrer Sicht klingt das natürlich auch alles unheimlich logisch. Und wenn jemand Ferdi heiratet, dann ich, eine echte von Meerfeld. Ja, ja, ist sehr gut. Aber eins würde mich noch interessieren. Woher hatten Sie diese Schlange, die in Kessrins Bett gelandet ist? Na, von Jochen. Ein alter Freund von ihm züchtet die Viecher. Ich konnte ja nicht wissen, dass sie gar nicht giftig ist. Sie hatten wohl auch nur etwas mit Jochen, weil sie ihn gut gebrauchen konnten, wie? Richtig. Denn wirklich lieben tue ich nur Ferdi. Ist das alles schrecklich? Da kommt Kommissarin von Spack. Was ist mit Jochen? Jemand muss sich auch um Jochen kümmern. Das haben die Burleys schon übernommen. In der Tat haben die Mädchen Jochen bis zu seinem Geräteschuppen verfolgt, wo er sich eingeschlossen hat. Boah, Jochen, jetzt komm da raus. Wir wissen, dass du hinter dem Einbruch steckst. Jetzt mach die Tür auf. Die Polizei ist da. Ergeben Sie sich. Boah, Betsy, sag doch gleich Hände hoch. Jochen, jetzt hören Sie mir aber mal zu. Ich will hier heute noch den Brautstrauß fangen. Kommen Sie da jetzt gefälligst raus. Ey, der flüchtet. Mit dem Aufsitzrasenmäher. Jochen haut mit seinem getunten Mäher ab. Mit einem Affenzahn ist er durch die Holzwand seines Schuppens gebrettert und fährt jetzt durch eine der wohlgeformten Buchenhecken. Gritje van Spaak, die gerade aus ihrem Polizeiauto steigen will, reagiert sofort und verfolgt Jochen mit Blaulicht und Sirene. An der nächsten Weggabelung hat sie ihn aber schon eingeholt und kann ihm Handschellen anlegen. Zurück auf dem Schloss gibt es ein Verhör. Ferdinand übersetzt. Herr, Jochen. Hm? Er sagt, hm? Man wirft Ihnen hier einiges vor. Einbruch. Diebstahl. Was war denn nur los mit Ihnen, dass Sie so haben einlohnen lassen von dieser Fiona? Die hat Sie doch nur benutzt. Sie wissen, man ist verliebt. Und ich wollte mir Fiona loswerden, wie ich mir versprochen habe. Er war zum ersten Mal richtig verliebt und wollte mit Fiona durchbrennen. So wie sie es ihm auch versprochen hatte. Ich verdiene nicht viel an Geld. Deswegen brauche ich viel Geld, damit wir untertauchen können. Er verdient nicht so viel als Gärtner, deswegen braucht er das Geld, um mit Fiona durchzubrennen. Ja, Mann, Fiona getan. Er hat das alles für Fiona getan. Haben Sie sich mal umgeguckt? Sie haben eine komplette Hochzeit zerstört. Nachdem die Polizei unter großem Interesse der anwesenden Medien zurück aufs Präsidium gefahren ist, entschließen sich Ferdinand und Catherine überraschenderweise, die Trauung fortzusetzen. Hier, hinter mir, in der schlosseigenen Kapelle, findet jetzt zum zweiten Mal die Trauung der von Lütgenhorst statt. Die wahre Liebe übersteht eben gute wie schlechte Zeiten, liebe Zuschauer. Catherine McCrawley, Lady of Cumberbatch, willst du den hier Anwesenden, Ferdinand, Graf von Lütgenhorst, Schlossherr von Lembeck, zu deinem rechtmäßig angetrauten Ehemann nehmen, ihn lieben in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheidet? Ja, ich will. Biggie, sie wirft den Brautstrauß. Beeil dich. Ich krieg ihn. Vor der Kapelle wirft nun die überglückliche Braut ihren Strauß in die tobende Menge. Der Strauß, er fliegt und gefangen hat ihn eins der Blumenmädchen. Wie schön. Bis in die laue Sommernacht hinein wird ein rauschendes Fest gefeiert. Und die Stimmung ist auf dem Siedepunkt. Bis Sie, Ferdi. Das war mein erster Fall als Privatdetektiv. Und mein letzter. Aber wieso denn? Sie waren glänzend, mein Liebster. Ach, ich weiß, aber... Wissen Sie was? Bei mir ist doch auch noch Stelle als Gärtner frei geworden. Wie wär's? Ja, das ist eine Idee. Ich bin dabei. Hervorragend. Na, dann sind wir doch beide wieder glücklich. Ich freue mich so. Und jetzt? Ist das an? Test, Test, Test. Ja, ist an. Mach doch mal die Musik etwas leiser. Ich möchte was sagen. Ich habe heute die beste Frau der Welt geheiratet. Nun ist es an der Zeit, ihr einen Teil der Liebe wiederzugeben, die sie mir geschenkt hat. Alter, so, fertig! Deswegen habe ich dir, meine liebste Catherine, ich habe dir einen Song geschrieben. Eine Liebesballade. Die handelt von unserem ersten Rendezvous. Du kannst dich bestimmt noch erinnern. Ich möchte sie dir jetzt singen. Rock'n'Roll! Ist reserviert unser erstes Date, von mir organisiert. Lecker dieser Wein, wir trinken ihn hübsch zu zweit. Dazu dieser Fisch, so würzig und so frisch, zum Glück. Da liegt ja wieder ein spannender Fall hinter euch, oder? Und richtig spannend wird's ja noch. Larry und Biggie müssen auch noch heiraten diese Ferien. Jetzt, wo Biggie den Brautstrauß gefangen hat. Witz bald. Haha. Ferdi veranstaltet bestimmt eine tolle Party für euch auf dem Schloss. Und ich suche das Essen aus. Ja, Dumbo, und ich bereite es zu. Wir Mädels malen die Einladungskarten. Und ich singe euch auch so einen schönen Song. Ja, ich würde mal sagen, damit ist ja alles geklärt. Oh, ich habe eine SMS bekommen. Von wem? Von Onkel Kralle? Ich wusste gar nicht, dass der SMS schreiben kann. Hallo Beverly. Polizei war gerade hier. Haben mir geklaute Kohle gebracht. Schöne neue Automaten hab ich, haben sie gesagt. Endlich mal einer, der nicht bescheißt, haben sie gesagt. Haha. Danke für eure Arbeit. Kommt mit euren Kollegen vorbei. Die Runde geht auf mich. Schöne Grüße von Klaus und Erwin. Und vom Kralle natürlich. Dein Kralle. Wie süß von dem. Ha. Kommt, ich schmeiß auch eine Runde. Wer will? Ich. Oh, Dumbo. Tisch ist reserviert. Unser erstes Date von mir organisiert. Lecker dieser Wein, wir trinken ihn hübsch zu zwein. Dazu dieser Fisch, so würzig und so frisch. Zum Glück willst du doch mich und nicht den Koch, der ist ein. Mein Herz ist schlägt, dein Herz ist schlägt, kurz vorm Herz hin, kurz vorm Herz hin, wart. Mein Herz ist schlägt, dein Herz ist schlägt, kurz vorm Herz hin, kurz vorm Herz hin, wart. Darf's noch etwas sein? Fragte Ober. Du sagst nein, ganz schön dumm. Ich pfeif, der Ober dreht sich um. Ich sag, mir fällt noch was ein. Ein lang gehegter Wunsch, diese Frau darf sein. Kommt sofort, er nimmt die Haube hoch und du stehst dort. Mein Herz ist schlägt, dein Herz ist schlägt, kurz vorm Herz hin, kurz vorm Herz hin, wart. Mein Herz ist schlägt, dein Herz ist schlägt, kurz vorm Herz hin, kurz vorm Herz hin, wart. Du bist die Erste, die meine Schönheit will, und nicht mein Geld. Klug bin ich auch. Eine gute Party, so gut wie noch nie. Du bist blond, das gefällt mir gut. Du brauchst keinen Hut. Den Nachtisch lassen wir stehen. Der Ober wundert sich, wohin wir gehen. Hey. Mein Herz ist schlägt, dein Herz ist schlägt, kurz vorm Herz hin, kurz vorm Herz hin, wart. Kurz vorm Herz hin, wart. Mein Herz ist schlägt, dein Herz ist schlägt, kurz vorm Herz hin, wart.